Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast, dieses Mal im Angebot 10 Cloverfield Lane. In diesem Film, der gerade mal vor 2 Monaten circa angekündigt wurde, 2 Monate vor seinem Release besser gesagt, geht es in gewisser Weise um eine Fortsetzung von dem Monsterfilm Cloverfield, der 2008 in die Kinos kam. Auch der wurde sehr geheim gehalten und hatte ein sehr ominöses Marketing vor seinem Release. Und in gewisser Weise ist das eine Fortsetzung des Universums von Cloverfield. Und in diesem Film geht es um Mary Elizabeth Winstead. Sie spielt eine junge Frau, die ja aus Gründen, die einem nicht klar sind als Zuschauer, festgehalten wird in einem Bunker von einem älteren Herrn, gespielt von John Goodman. Und dieser Mann erklärt ihr, nachdem sie natürlich möchte, dass sie freigelassen wird, erklärt er ihr, dass es nur zu ihrem eigenen Schutz sei, denn die Außenwelt sei kontaminiert und man könne dort draußen nicht bleiben, denn die Luft würde einen töten, weil es scheinbar einen Angriff gab in irgendeiner Form. Was man nun ganz klar vorneweg sagen sollte für alle Leute, die irgendwie interessiert an diesem Film sind, eben wie ich meinte zu Beginn, es ist in gewisser Weise eine Fortsetzung zu Cloverfield. Ja, nicht so wirklich. Also erstens mal weiß man in dem Film auch gar nicht, ohne dass das ist auch kein Spoiler, man weiß gar nicht, ob die Dinge, die in diesem Film passieren, vorher, nachher oder währenddessen spielen, während die Handlung in Cloverfield im ersten Teil abläuft. Und ansonsten ist auch der Film so gut wie gar nicht verbunden mit dem anderen Film. Also eigentlich fast wirklich überhaupt nicht. Was sehr ungewöhnlich ist natürlich für Fortsetzungen oder für, weitere Kapitel in einem Franchise, dass man eigentlich die Connection zum vorherigen Teil gar nicht wirklich wahrnimmt und sieht. Insofern ein Vorteil für alle Leute, die Cloverfield gar nicht gesehen haben. Ihr könnt euch diesen Film eigentlich komplett angucken und würdet einfach gar nichts verpassen und habt auch keine Momente, in denen ihr nicht wisst, was los ist in Bezug auf den ersten Teil. Also die Filme funktionieren völlig unabhängig voneinander. Und das ist zum einen gut und zum anderen irgendwie ein negativer Punkt für mich. Aber vorab mal einfach, was die Schauspieler angeht. Also generell, es ist ein sehr klaustrophobischer kleiner Film. Der spielt in einem Bunker. Und so viel mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Es sind eigentlich nur 3 Schauspieler hauptsächlich in diesem Film zu sehen. Es ist John Goodman und Mary Elizabeth Winstead. Und dann gibt es noch einen weiteren jungen Mann, der auch in diesem Bunker lebt. Gespielt von John Gallagher Jr. Und diese 3 Personen machen den Film eigentlich aus. Die Handlung des ganzen Films, das kann man einfach so vorneweg sagen. Also wer erwartet, dass dieser Film im Found-Footage-Stil gedreht ist oder dass dieser Film in irgendeiner Form und Weise Bezug auf den anderen Cloverfield nimmt oder wer denkt, das ist ein großer Action-Blockbuster mit viel Zerstörung und Explosionen und Monstern, überhaupt nicht. Das ist irgendwie das Geniale und das ist ein zweischneidiges Schwert, was dieser Film dadurch hat, indem er sich natürlich selber auch diesen Namen gibt und Bezug auf den ersten Cloverfield mit seinem Titel nimmt. Denn da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ich kann es aber immer noch nicht so ganz entscheiden. Also einerseits finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass dieser Film eine Handlung, also nicht mal eine Handlung, aber ja einen Gedanken oder eine Idee fortsetzt aus einem anderen Film, aber sagt, wir gehen da komplett anders ran. Das ist ja oft das Problem, dass Fortsetzungen haben, dass sie einfach zu sehr dasselbe sind, was der erste Teil war. Und man sich eigentlich im Nachhinein denkt, na gut, ich habe einfach den ersten Teil in einer geupdateten Version gesehen, mit mehr Budget und deswegen besseren Effekten oder was auch immer. Das ist bei dem Film überhaupt nicht der Fall. Man hat hier sich komplett abgegrenzt und was ganz Eigenes gemacht. Wie gesagt, das ist zum Beispiel nicht im Found-Footage-Stil gedreht, sondern ganz normal wie ein richtiger Film, was ich sehr angenehm finde, weil ich kein großer Fan von Found-Footage bin. Und das ist auf jeden Fall ein ganz großer Pluspunkt. Auf der einen Seite, dass man eben sagt, wir machen was ganz anderes. Das finde ich ist immer sehr mutig, auch vor allem auch für eine Hollywood-Produktion, trotz allem, auch wenn es ein kleiner Film ist, dass man trotzdem sagt, wir fordern unser Publikum heraus und sagen, hey, wie wäre es, wenn wir euch das mal aus einer anderen Art und Weise und auch aus einem anderen Genre erzählen, dieses Thema oder diese Grundgedanke mit Cloverfield und diesem scheinbar mit diesen Monstern, die es gibt oder was auch immer. Und deswegen, also das ist in dem Film auch nicht wirklich klar. Deswegen, ihr merkt schon, dass ich mich da ziemlich drum rumdrücke, was über diesen Film zu sagen und dessen Handlung. Aber was auf jeden Fall wirklich den Film ausmacht, ist eben die klaustrophobische Stimmung und das Spiel einfach zwischen diesen 3 Figuren, die in diesem Bunker leben. Und es ist einfach ein Hin und Her auch für den Zuschauer. Also es gibt Momente, wo wir glauben, wir wissen ganz klar, was bestimmte Figuren hier motiviert und wie gewisse Figuren funktionieren. Und dann gibt es gleich in der nächsten Szene wieder einen Moment, wo uns das komplett genommen wird, diese Sicherheit und dieses Wissen darüber, was hier los ist. Und John Goodman ist natürlich ein großartiger Schauspieler, schon seit Ewigkeiten. Und das ist er auch hier. Also er spielt vor allem eine Figur, die wirklich sehr, sehr vielschichtig ist. Und das insofern, dass er einfach sich in jeder Szene anders verhält. Und das aber nicht wie ein Charakterbruch wirkt, sondern dass er tatsächlich ein sehr komplexer und ja, eigensinniger Charakter ist. Und das bringt er absolut auf die Leinwand. Und auch Mary Elizabeth Winstead, die wahrscheinlich den meisten aus Scott Pilgrim bekannt ist, oder vielleicht noch aus ein paar anderen Sachen, wo ich gerade selber blanke und keine Ahnung habe, wo sie noch mit drin war. Ich kenne sie hauptsächlich aus Scott Pilgrim. Aber auch sie spielt das eigentlich ziemlich gut und auch die Situation, in der sie sich befindet und wie sie damit umgeht, ist größtenteils wirklich sehr, sehr nachvollziehbar. Und was sehr angenehm ist, dass sie nicht, obwohl sie die Hauptfigur ist, unsere Protagonistin, und sie ist kein schwaches Mädchen oder so, was oft in Hollywood-Produktionen sehr platt genutzt wird, dass man einfach sagt, oh, die Frau muss gerettet werden, die Frau kommt nicht zurecht. Also die Figur ist sehr selbstständig in diesem Film und ist auch, ja, also hat kein Problem damit, sich die Dinge zu trauen und in die Tat umzusetzen. Also sie versucht definitiv immer für sich selber zu sorgen und das auf intelligente Art und Weise, so sehr sogar, dass wir Zuschauer oft selber nicht mehr wüssten, was wir in der Situation noch machen würden und ihr fällt trotzdem noch was ein. Das wirkt dann auch nicht irgendwie gestaged oder albern, dass sie das hinkriegt, sondern eigentlich denkt man sich, wenn sie es tut, ja, schlaues Mädel, nicht schlecht, da wäre ich jetzt gar nicht gleich drauf gekommen, aber guter Einfall. Und das ist natürlich immer sehr angenehm, wenn man als Zuschauer nicht schlauer als die Figuren ist ohne Grund. Und das ist man hier, ist man es erst gar nicht erst, also man ist einfach nicht schlauer als die Figuren im Film. Und dadurch ist man natürlich auch mit im Bunker drin und erlebt die Geschichte so, wie sie sich da entwickelt, langsam Schritt für Schritt. Und muss selber immer wieder seine Wahrnehmung ändern, die man von bestimmten Figuren hier bekommen hat. Und in der Hinsicht funktioniert der Film auch sehr, sehr gut. Und das finde ich sehr, sehr interessant, dass man sich dann eben sagt, hey, wir nehmen eine Grundstory aus einem anderen Film und nehmen einfach einen komplett anderen Blickwinkel ein auf dieselben Ereignisse, könnte man vielleicht sagen. Und das finde ich ist sehr, sehr gut und sehr, sehr genial. Wo der Film dann aber leider irgendwie auch drunter leidet, und das ist das, warum es ein zweischneidiges Schwert ist. Einerseits finde ich es gut, und andererseits muss auch ich gestehen, dass ich da drin sitze und natürlich bestimmte Dinge irgendwo erwarte, weil dieser Film den Titel Cloverfield mit drin hat, in seinem Titel. Und das ist das, was für den Film natürlich auch irgendwo schädlich ist. Also wenn man den ersten Teil kennt, gibt es natürlich einen bestimmten Aspekt an der Story, den man erwartet und auf den man auch in gewisser Weise wartet. Und das ist was manchmal vielleicht ein bisschen, ja, nicht stört, also es bringt einem manchmal vielleicht ein bisschen durcheinander, wenn man sich so denkt, das ist der eine Aspekt, wo wir als Zuschauer schon mehr wissen als die Protagonisten und das ist ein Aspekt, wo es eigentlich schön wäre, ihn nicht zu wissen. Sagen wir es mal so. Und deswegen, das ist das Einzige, wo ich denke, dass der Film davon profitiert hätte, vielleicht doch einen ganz anderen Titel zu nehmen und trotzdem letzten Endes auf diese Cloverfield-Ereignisse hinzuspielen, dass man das irgendwie als großen Twist einbaut oder so, dass es tatsächlich in einem Universum spielt. Und das macht man nicht, sondern man nimmt diesen Trumpf, nimmt man gleich raus, indem man das eben in den Titel packt. Und das ist ein bisschen schade, weil dadurch natürlich Erwartungen geweckt sind und Erwartungen gestellt werden an den Zuschauer. Und eben das ist halt auch das Ding, was J.J. Abrams mit seiner Produktionsfirma Bad Robot Productions immer durchzieht bei all seinen Filmen und auch seinen Projekten, die er produziert, dass natürlich dieses Marketing immer versucht, den Plot komplett zu verheimlichen und ihn so ominös wie möglich zu halten, sodass viele Fantheorien umgehen und damit natürlich wiederum auch in gewisser Weise das fördern, dass man Vergleiche zieht zwischen anderen Filmen oder eben in dem Fall natürlich durch den Vorgänger Cloverfield. Also wie gesagt, das ist ein zweischneidiges Schwert, das funktioniert zum Teil sehr gut und zum Teil nicht. Ich hätte mir gewünscht, man hätte diesen Titel komplett verändert und hätte dadurch eben auch die Erwartungen des Zuschauers komplett rausgenommen aus dem Ganzen. Aber in jedem Fall kann man sagen, wer hier eine Fortsetzung von Cloverfield erwartet, in der Art und Weise und auch im Genre, der ist hier falsch. Es ist nicht mal das gleiche Genre im Grunde, was dieser Film tut. Und das finde ich sehr erfrischend. Und das ist das, was ich auch immer wieder in meinen Podcasts hier sage. Mir ist lieber, dass ein Film was versucht und ein bisschen Eier zeigt und sagt, okay, ich traue mich das jetzt und wir machen jetzt was, was ein bisschen unüblich für den Standard-Kinozuschauer ist. Aber dadurch ist es was Originelles. Und das macht der Film und dafür absolut mein Lob, dass sie das getan haben. Ich finde das sehr erfrischend und finde das auch gut, dass sie das so gemacht haben. Aber wie gesagt, der Titel ist das, was ein bisschen den Film dann auf den Boden zurückzieht. Das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten gute Performances. Wer einen klaustrophobischen kleinen Thriller möchte, eben, der auch wirklich spannend ist, wo ich sagen muss, wo ich die ganze Zeit immer auch, wenn es auch Stellen gab, also die Dialoge zum Beispiel sind manchmal ein bisschen platt. Und dadurch habe ich schon manchmal gedacht, Die Szene ist jetzt nicht so intensiv, wie sie sein könnte, weil die Dialoge einfach nicht so besonders super toll sind oder besonders gut. Aber die Schauspieler heben sie auf jeden Fall weiter nach oben, als sie sind, diese Dialoge. Und das ist sehr gut. John Goodman ist toll in dem Film. Und auch die beiden anderen sind eigentlich ziemlich gut. Natürlich ist es eine Figur, der sich auf zwei Charaktere fokussiert, in dem Fall dieses Miteinander zwischen John Goodman und Mary Elizabeth Winstead. Dementsprechend ist dieser dritte Kerl, deswegen erwähne ich ihn auch kaum, John Gallagher Jr., etwas weniger im Fokus und dadurch ist seine Figur auch etwas unterentwickelt im Vergleich zu den anderen beiden. Aber generell funktioniert die Dynamik gut zwischen diesen Schauspielern und auch die Dynamik in diesem Film, in diesem Bunker. Man nimmt uns mit da rein und wir sind eigentlich schon mit auch anwesend dort. Aber natürlich gibt es ein, zwei Momente, wo die Story sich auch sehr schnell entwickelt an manchen Stellen und sehr abrupt, sodass man manchmal ein bisschen den Anschluss verliert und sich denkt, wie ging denn das jetzt oder wie kam jetzt dieser Zustand, wie ist der jetzt eingetreten oder wie sind bestimmte Veränderungen für manche Figuren klar geworden, wenn sie für mich noch nicht so klar sind. Also manchmal funktioniert das nicht so ganz, aber im Gesamten ist es ein interessanter Film, es ist ein eigener Film, der mal was ganz anderes versucht hat. Es gelingt ihm nicht komplett, aber wie ich immer sage, lieber mal ein Film, der was Eigenes versucht und daran ein bisschen scheitert, aber trotzdem mir die Idee und der Gedanke immer noch vermittelt wird und dass der immer noch präsent ist. Und das ist mir tausendmal lieber als ein Film, der einfach nur Paint by Numbers genau das Gleiche macht, was jeder andere Film macht. Und ich weiß von vorne bis hinten genau, was passieren wird. Das weiß man hier definitiv nicht. Also man weiß definitiv zum Anfang des Films nicht, wie der ausgehen wird. Und das ist sehr erfrischend, das ist sehr angenehm. Und als kleine Randnotiz muss ich noch was Positives sagen. Die ersten 5 Minuten dieses Films finde ich sehr, sehr gut. Also richtig gut sogar. Also ich habe in den ersten 5 Minuten habe ich mir gedacht, oh Mann, jetzt habe ich aber richtig Stuss. Ich sitze jetzt in einem Film, der so richtig, richtig geil ist. Und er verliert ein bisschen diesen Touch, den er am Anfang hat. Das ist am Anfang fast schon ein bisschen Hitchcock-mäßig. Also eben, das kann man ruhig sagen, ohne dass ihr euch da den Film versaut. Die ersten paar Minuten im Film wird halt nicht gesprochen in keiner Form. Wir hören nur Musik im Grunde, nur Soundtrack. Und wir bekommen eigentlich die ganze Figur von Mary Elizabeth Winstead vorgestellt, ohne dass sie ein einziges Wort spricht oder mit einer anderen Person interagiert. Das bekommen wir komplett in einer Art Montage in den ersten 3 Minuten. Und die fand ich wirklich, wirklich gut. Also das ist so das Highlight gleich des Films, sind gleich die ersten 5 Minuten. Und das finde ich sehr gut. Und vor allem ist es ein Unterschied zu Cloverfield, weil ich fand Cloverfield selber nicht so genial. Und ich fand vor allem auch die Charaktere nicht so interessant bei Cloverfield. Und auch die Art und Weise, wie sie gerade bei Cloverfield teilweise diese Figuren versucht haben, ja, präsenter zu machen und sie zu echten Charakteren zu formen. Das war bei Cloverfield teilweise sehr lahm, indem man eben der Kerl, der immer die Kamera gehalten hat, heimlich irgendwelche Gespräche auf einem Flur aufnimmt und dadurch haben wir dann die Backstory zu Leuten bekommen. Das macht der Film ganz anders, vor allem zu Beginn. Und das finde ich sehr, sehr angenehm, dass man hier ja eine ganz andere Art und Weise gewählt hat, Figuren lebendig zu machen und zu erzählen, was mit ihnen los ist und was sie beschäftigt. Also auf jeden Fall in der Hinsicht auch narrativ ein großer Vorteil gegenüber dem ersten Teil und deutlich filmischer eben und deutlich komplexer und durchdachter. Also unterm Strich auf jeden Fall ein Film, den man sich angucken kann. Man sollte wirklich nicht zu viel erwarten und vor allem darf man nicht erwarten, dass er in irgendeiner Form mit dem ersten Teil irgendwas zu tun hat, auch nicht vom Genre her. Also erwartet einen kleinen klaustrophobischen Thriller. Und dann habt ihr hier auf jeden Fall Spaß und keine großen Erwartungen stellen. Und es ist trotzdem ein Popcorn-Film. Es ist nichts, was einen, ja, verstört hinterher oder wichtige Dinge und Fragen aufwirft, so wie das zum Beispiel Raum getan hat, der ja vom Genre gewisserweise ähnlich ist. Und das nicht. Also es ist auf jeden Fall ein leichter Film insofern trotzdem. Aber eben mal ein Film, der sich ein bisschen was traut, obwohl es eine Hollywood-Produktion ist. In diesem Sinne gibt es schon nicht viel mehr zu sagen vom Toffer Podcast und damit bis zum nächsten Mal.